geben. Das ist so, du hast von allen anderen, hast du was in der Westen. Ja, ich auch hier. Ich hatte unbedingt von irgendwelchen Leuten Post da drin, nach dem Motto, der ist auch hier, die Schokolade. Hier, Arschloch. Ich hab die Mühe. Wie ist gut, ne? Schmeckt Deutsch jetzt. Thank you.